adjustment in protocol. You must be purged. Usually this is done over a period of a few days. We must accelerate the procedure. Again, my apologies. Now this may hurt a little, but trust me when I say it's for your own good. You must be purged. Lucifer, will not mean give of light. The Archangel himself for grace and was thrown out of heaven for 20 symbols power for his own purposes. Right. Thank you.

Alright, keep your eyes open. You had his friends, but you did it right. You told him nothing, and you got nothing. Tell me what I gotta do. Whatever the fuck I gotta do, I'm gonna do, no? Downtown. You know the guy I mean? Yeah Keep your mouth shut and your eyes open. You do what I tell you. Understand? But your business is a little dangerous. Fucking fuck, get away with that smell. What's the world coming to? Hey, come on over here with me. I want to show you something. Denn wenn du schon keine Ahnung, sonst wenigstens ein Track-Up. Dieses Lied zerfetzt sogar noch Mamas Küchenradio. Wenn es durch den deutschen Eltern fließt, bei jeder Chartshow. Beim Echo werden wir als beste Newcomer genannt. Wer nimmt sie unter Arsch? Gefickte Video verbannt. Nummer 1 in diesem Land war, so ist der Wert zu bleiben. In der Dichte und der Dichter weiter solche Tracks schon. Meine Spitze ist ein Sabocht, wer noch nicht vergessen. Eure Häuser brandschatzen und eure Kinder fressen. Hören die das nicht verstehen? Das war nur ein Scherz. Wir sind nicht so extrem, zeigen doch mit Kabas Herz. Doch zurück zum Topic, es ging um diesen Track. MCK und den Post und Schuhe in der Back. Es ist ein Muster zu den Track in deine Playlist. Wenn du in das Arsch schiebst und normal in die Play hast, du kriegst Fetch und Steckst du zu jedem, was auch immer oben ab. Die Zwerge macht weiter, bis sie alle durchdrehen. PGF, die zweite, das ist voller Hardcore. An alle denen das Gefühl, we'll be back for more. We'll be right back. goddamn fucking up-tempo record. Oh, ladies and gentlemen. Let's go start again. I'm coming out of the record. Play the record, okay? This is...